Was ist der Mensch, wenn er sich fremd wird, fremder als jemals zuvor in einer beängstigenden, andersartigen Welt, in die er wie gefallen ist? Ist das Freiheit oder Bedrohung? Ein Mann, ein Deutscher, erfolgloser Schauspieler, mehr erfahren wir von ihm nicht, auf einer Kanufahrt in Botswana, das Delta des Okavango. Am Morgen ist sein afrikanischer Führer, der weise alte Mann, tot. Nun ist der Deutsche allein auf dem fremden Fluss. Eine Flussfahrt ins Unbekannte, wie bei Joseph Conrad, im Herz der Finsternis. Hier, im Film »Der Fluss war einst ein Mensch«, steht im Mittelpunkt nur diese eine Person und der Dschungel, der Fluss, die Fremde, der existenzielle Überlebenskampf. Der Versuch, ein Lagerfeuer zu machen in der Nacht, kann dazugehören. In einer betörenden Intensität stellt Alexander Fehling den Weißen in Afrika dar. Fehling, der den Goethe spielte, oder Andreas Bader, oder zuletzt den Republikflüchtling in »Wir wollten aufs Meer«. In Jan Zabels Regiedebüt »Der Fluss war einst ein Mensch«, diesem magischen wie unheimlichen, unsere Sehgewohnheiten immer wieder irritierenden Trip in Afrika, beweist Alexander Fehling, dass er zurzeit einer der besten deutschen Schauspieler ist. »Der Fluss war einst ein Mensch« von Jan Zabel, wunderbar verstörend wie herausragend. Was ist der Mensch, wenn er und seine Beziehung in die Jahre kommen? Nun, Arnold, ich schätze, diese Paartherapie war nicht Ihre Idee. Genau. Meint Arnold, seit gut 3 Jahren Ehemann von Kay. Beide sind sich gleichgültig geworden, gemeinsamer Sex nur noch eine vage Erinnerung. Eines Tages trifft Kay die Entscheidung. Ich möchte dahin. Dr. Bernard Feld, Zentrum für Intensivpaarberatung. Du willst zu einer Paartherapie? Ich habe es schon bezahlt. Meryl Streep spielt im Film »Wie beim ersten Mal« nach »Der Teufel trägt Prada« erneut die Hauptrolle in einem David-Frankel-Film. An ihrer Seite als grießgrämiger Ehemann Tommy Lee Jones. Wir haben überhaupt keinen Sex mehr. Die Sache mit dem erkalteten Sex ist ohne Frage ein realistisches Problem vieler Paare. Und wie beim ersten Mal zeigt Meryl Streep und Tommy Lee Jones durchaus in bedrückenden wie berührenden Szenen dieser alten Ehe der Sackgasse. Guter Ausgangspunkt für einen guten Film, den allerdings opfert David Frankel ziemlich schnell. Zum einen sind da diese unerträglich süßlichen Songs, die in »Wie beim ersten Mal« wie eine Soße über den Film gekippt sind. Und zwar immer dann, wenn der Filmemacher offensichtlich nichts mehr zu erzählen weiß. Zum anderen ist es dieser von Anfang an spürbare Zwang zum guten Ende. Natürlich wissen wir, dass Meryl Streep und Tommy Lee Jones am Ende wieder ein glückliches Paar sind. Das nimmt dem Film jede Ernsthaftigkeit in der Auseinandersetzung mit seinem Thema. Und das macht »Wie beim ersten Mal« von David Frankel äußerst ärgerlich. Was der Mensch ist, er ändert sich ständig, meint der Professor für Robotik. Mensch und Maschine verschmelzen. Was aber ist dann noch der Mensch? Was künstlich im Gegensatz zur natürlichen Intelligenz? Diese fundamentalen Fragen über uns haben Alexander Kluge und Basil Gelbke Neurologen, Ärzten und Robotikern gestellt. Das rund 12-stündige Material von »Mensch 2.0 – Die Evolution in unserer Hand« erschien in diesem Jahr in einer opulenten DVD-Box. Knapp 2 Stunden lang ist die Fassung dieses faszinierenden dokumentarischen Essays, der jetzt in den Kinos zu sehen ist. »Mensch 2.0 – Die Evolution in unserer Hand« spannend und äußerst empfehlenswert. Was ist der Mensch, wenn er in einen unaufhaltsamen Strudel der Zeit gerät? Tatsächlich nur noch erfüllende Maschine? Auch ich habe langsam das Gefühl, ich denke und funktioniere schon wie ein Computer. Meint Florian Opitz, der die Dokumentation »Speed« auf der Suche nach der verlorenen Zeit gedreht hat. Noch in meinem Wortschatz kommt das Wort Muße nicht mehr vor. Warum das so ist, keine Ahnung. Natürlich ist dieser naiv persönliche Ton, den Filmemacher Opitz anschlägt, äußerst künstlich und mit Verlaub ziemlich nervig. Dabei präsentiert Speed spannende Gesprächspartner, die das Problem unserer chronischen Zeitnot anschaulich machen. Zeitforscher Karl-Heinz Geißler. Die Geschwindigkeit, die wir erreicht haben inzwischen in der Produktion, im Verkehr, im Vergnügen, in der Unterhaltung, diese Geschwindigkeit lastet uns sozusagen immer mehr Entscheidungen auf. Florian Opitz spricht in Speed mit Zeitmanagement-Experten, mit Therapeuten, mit Wissenschaftlern. Am intensivsten wirkt diese Dokumentation allerdings, wenn Opitz das Leben der Zeitaussteiger beschreibt, beispielsweise den ehemaligen Investmentbanker auf der Alm besucht. Da gibt Speed für uns in unserer Zeitnot irritierende wie spannende Denkanstöße. Speed auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Florian Opitz, empfehlenswert.